Hallo, weiter geht's. Also, wir werden jetzt folgende Frage beantworten. Wer hat eigentlich Verantwortung für die Welt? Okay, und das ist eine wichtige Frage. Denn im Grunde genommen gibt es unter den Christen eben diese geteilte Meinung. Wer hat Verantwortung für die Welt? Also, für die Welt, in der wir leben. Für die Welt, für dein Land, für deine Umgebung, für das, was bei uns überall geschieht. Und im Grunde genommen gibt es hier unter den Christen, unter den evangelikalen Christen zumindest, soweit ich das erkannt habe und soweit ich das kenne, ich kenne nicht die ganze Welt und auch nicht alle Christen, aber ich kenne doch sehr viel. Ich bin doch in ca. 80 Ländern gereist, habe doch mit sehr vielen verschiedenen Denominationen zu tun gehabt. Ich habe in katholischen Kirchen gepredigt, der Pfarrer machte die Messe und sagte zu mir, wenn du eine Messe mit mir machst, dann kannst du nachher eine halbe Stunde machen, was du willst. Und ich war nie katholisch, ich bin nie katholisch erzogen worden oder geboren worden. Mein Papa wurde Pfingstpastor vollzeitlicher, nachdem ich ein Jahr alt war. Und von dem her kenne ich eigentlich nichts außer das evangelikale, charismatische. Und eines Tages wurde ich eben kontaktiert von jemandem und ein Pfarrer bat mich, der hat eben von uns gehört, was wir dort getan haben in Österreich, eine Messe zusammen mit ihm zu machen. Und dann durfte ich eben machen, was ich wollte danach. Und ich dachte mir zuerst, um Himmels Willen, katholische Kirche, Messe, das ist ja alles, passt ja alles nicht für mich und ich weiß ja gar nicht, was man da tut. Habe aber zugesagt, weil ich einfach mir gedacht habe, Moment mal, wenn ich in einer katholischen Kirche, in einer Messe machen kann, was ich will, da kann ich das Evangelium predigen, da kann ich die Kranken heilen, da kann ich prophetische Worte weitergeben. Und so war das dann auch. Ich habe das damals auch gemacht und es war auch wirklich herrlichst. Also Leute bekehrten sich und der Pfarrer war vom Hocker. Er hat gesagt, ich habe noch nie so eine feurige Predigt gehört. Und Wunder geschahen, es war auch wirklich herrlich. Aber weißt du, von dem her, ich habe so viel auch Erfahrung, die der Herr mir erlaubt hat zu haben, von katholischen Kirchen, wo ich gepredigt habe, von Baptisten, von Erzreligiösen, von Leuten, die glaubten, Zungenreden ist vom Teufel und alles, was sich manifestiert hat vom Heiligen Geist, das ist eben vom Teufel, von der finsteren Seite. Ich habe in Ländern, Denominationen, christlichen Kreisen und so weiter sehr viel erlebt. Und im Grunde genommen habe ich schon gemerkt, da gibt es eigentlich die meisten Christen, und ich sage die meisten, mit denen ich zu tun gehabt habe, die glauben entweder, dass Gott, weil er souverän ist, macht, wie er will, hier was auf dieser Erde geschieht. Oder die anderen sagen, es ist eben der Teufel. Nur von meinem Verständnis der Bibel hat weder Gott noch der Teufel die Verantwortung über die Welt und was hier auf dieser Erde geschieht. Und das ist insofern auch wichtig, nämlich was die Fürbitte betrifft. Und Leute sagen dann zu mir auch, Reinhard, aber damit stellst du die Souveränität Gottes doch in Frage. Nein, das tue ich überhaupt nicht. Gott ist souverän und kann machen, was er will. Natürlich ist Gott ein souveräner Gott. Und ein souveräner Gott hat sich in seiner Souveränität entschieden, dass er auf gewisse Art und Weise mit dem umgeht, was er geschaffen hat. Das darf er doch, weil er souverän ist. Und dieser souveräne Gott hat gesagt, ich habe mich entschieden, die Erde den Menschen zu übergeben. Das darf er, das hat er getan. Und nachdem er sich entschieden hat, hat er das mal so gemacht. Und dieser souveräne Gott hat genauso gesagt, ich werde mit den Menschen durch Jesus Christus in Beziehung leben. Das darf er doch. Und in seiner Souveränität hat er sich eben auch entschieden, einen neuen Bund durch Jesus Christus zu machen und sagt, wenn du etwas von mir haben willst, dann geht es nur durch Jesus Christus. Das darf er doch alles. Schau dir jetzt diese Bibelverse an. Ich gebe dir mal hier zwei Bibelverse, die für mich ganz wichtig sind, auch im Betreff der Fürbitte, denn wir reden ja um Fürbitte. Der erste Bibelvers ist Psalm 115, Vers 16. Psalm 115, Vers 16. Schau, was die Bibel hier sagt. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Also, die Erde gehört wem? die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Und jetzt lese ich euch einen zweiten Bibelvers vor. 1. Mose 1, Vers 26. 1. Mose 1, Vers 26. Schreibe ich auch hierher. 1. Mose 1, Vers 26. Schau, was die Bibel hier sagt. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Weißt du, im Hebräischen, wenn die Bibel sagt im Psalm 115, dass Gott hat die Erde den Menschen gegeben, und in 1. Mose 1, Vers 26, wo die Bibel klipp und klar sagt, der Mensch soll herrschen über die ganze Erde, das ist dasselbe Wort. Im Hebräischen das gleiche Wort, wo Gott gesagt hat, Mensch, du herrschst über die Erde. Und im Psalm 115, Vers 16, Mensch, die Erde gehört dir. Und warum ist das jetzt so wichtig in der Fürbitte? Schau her, in dem Augenblick, wo Gott bestimmt, was auf der Erde geschieht, okay? Wer bestimmt? Wer bestimmt, ist eine so wichtige Frage. Wer bestimmt? Oder wer hat die Verantwortung über die Welt? Nehmen wir mal an, in deiner Theologie, in deinem Verständnis ist es Gott. Wenn Gott bestimmt, was auf der Welt geschieht, dann brauchst du unbedingt Fürbitte. Logisch. Denn dann musst du Gott sagen, was du gerne möchtest, dass er auf dieser Welt tun soll. Was ist aber, wenn Gott sagt, dass er nicht die Verantwortung über die Welt hat? Was ist, wenn die Bibel Recht hat? Und die Bibel sagt, er hat dem Menschen die Erde übergeben, zu herrschen. Plötzlich brauche ich Gott nicht mehr überzeugen, irgendetwas auf dieser Erde zu tun. Aber dann kommt die andere Aussage, nämlich, Reinhard, der Teufel hat die Verantwortung über diese Welt. Denn die Bibel sagt ja, der Teufel ist der Gott dieser Welt. Nachdem der Teufel der Gott dieser Welt ist, ist der Teufel derjenige, der bestimmt, was in der Welt geschieht. Und mein lieber Freund, das stimmt nicht. Was? Es stimmt nicht, dass die Bibel sagt, dass der Teufel der Gott dieser Welt ist? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, was nicht stimmt, ist, dass der Teufel der Gott dieser Welt ist. Verwirrend, oder? Ich sage Folgendes, der Teufel ist nicht der Gott dieser Welt, aber die Bibel hat immer recht. Und genau hier ist der Punkt, wo ich einhaken möchte. Wir haben so viele Aussagen der Bibel nicht verstanden. Wir haben die Bibel oft gelesen mit einer religiösen Brille. Wir haben die falschen Fragen gefragt, wenn wir die Bibel gelesen haben, oder vielleicht gar keine Fragen gefragt, was noch schlechter ist. Wir haben Dinge vom alten Bund einfach übernommen, 1:1 im neuen Bund. Wir haben gar nicht erkannt und verstanden, dass sich mit Jesus Christus alles geändert hat, absolut alles geändert hat. Und ich werde diese Aussage euch ganz klar beleuchten. Das werden wir nicht mehr schaffen in diesem Video, denn ich möchte nicht Lehren hier machen von halben Stunden, 40 Minuten YouTube-Video. Viele Leute haben mir gesagt, ich liebe deine Lehren, aber halbe Stunde tue ich mir oft schwer. So 10, 12, 14 Minuten passt perfekt. Und im nächsten Teil, im nächsten Video, werden wir beantworten, warum der Teufel nicht der Besitzer, der Herrscher, auch nicht der Gott dieser Welt ist, so wie wir es verstehen. Das werde ich euch klipp und klar von der Bibel zeigen. Die Theologie, die viele Christen haben, die von meinem Verständnis absolut nicht passt, ist folgendes. Dass als Adam gesündigt hat, die sagen, ja natürlich, 1. Mose 1, Vers 26 steht, das stimmt. Gott hat zum Menschen gesagt, du herrschst über die ganze Erde. Nur, sagen diese Leute dann, Adam hat diese Herrschaft an den Teufel übertragen, als er gesündigt hat. Jetzt möchte ich dir einmal eine Frage stellen. Wie kann Adam Autorität übertragen, die ihm delegiert wurde? Zeig mir einen biblischen Beweis dafür, dass nachdem Adam gesündigt hatte, von diesem Augenblick an hatte der Teufel die Herrschaft über diese Erde, weil Adam sie ihm übergeben haben. Wie geht das? Wie soll das sein? Die Bibel sagt, dass alle Autorität von Gott kommt. Gott ist der Ursprung aller Autorität. Und alle welche Autorität, die nicht von Gott selbst ist, ist delegierte Autorität. Und das musst du mal verstehen. Also, wenn Gott gesagt hat zum Menschen, du herrschst über die Erde, dann spricht es von Autorität. Aber Adam hatte keine Autorität über die Erde, nur weil er Mensch war, sondern weil sie ihm delegiert wurde. Und delegierte Autorität kannst du nicht einfach weitergeben. Du kannst sie nicht einfach verlieren, außer der nimmt sie zurück, der sie dir gegeben hat. Und nirgendwo in der Bibel steht, dass in dem Augenblick, wo der Mensch gesündigt hat, Gott gesagt hat, ab sofort hast du keine Autorität mehr über die Erde, ich nehme sie zurück. Auch finde ich absolut keinen biblischen Beweis dafür, dass durch die Sünde von Adams Adam jetzt dem Teufel Autorität über diese Welt gegeben hätte. Und das ist ja wichtig in der Fürbitte. Denn wenn Gott Autorität über Welt hat, müssen wir ihn beflehen, dass er was tut. Wenn der Teufel Autorität über Welt hat, dann müssen wir ihn bekämpfen, dass er aufhört, was zu tun. Stell dir mal vor, du bist Polizist. Ein Polizist hat keine Autorität, nur weil er irgendwann mal eine Uniform sich angezogen hat. Da gibt es Menschen, die machen Uniformen, ziehen sich an und spielen den falschen Polizisten. Das ist kein Polizist, der hat keine Autorität. Der Polizist hat Autorität, weil er durch eine gewisse Ausbildung hindurchgegangen ist und weil der Staat ihm diese Autorität delegiert hat. Der Staat hat dem Polizist das Recht gegeben, jetzt die Autorität auszuüben, die der Staat ihm gegeben hat. Hier in Brasilien sind sehr viele Polizisten korrupt. Hier ist es schwer, einem Polizisten zu vertrauen. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wenn ein Gauner, ein Drogenboss, einen Polizisten überzeugt, verrückt, korrupt zu sein, stell dir mal vor, ein Polizist wird korrupt, weil er von irgendjemand überzeugt wurde. Adam hat gesündigt, weil er vom Teufel oder von Eva dazu überzeugt wurde. Heißt das jetzt, dass der Gauner die Autorität des Polizisten übernommen hat? Natürlich nicht. Beide sind Gauner. Und weißt du, und genauso absurd ist es zu sagen, weil Adam gesündigt hat, hat jetzt der Gauner, der Teufel, die Autorität bekommen, die Gott dem Adam gegeben hat. Das wäre das Gleiche, wie wenn ein Polizist, der jetzt dem Gauner sich hingibt und auch krumme Sachen macht, der hat jetzt dem Gauner die Autorität des Polizisten gegeben. Natürlich nicht. Die Autorität über diese Erde, die gehört Gott, weil Gott der Schöpfer dieser Erde ist. Und Gott ist der Einzige, der diese Autorität delegieren kann. Und Gott hat sie dem Menschen delegiert und der Mensch hat nach wie vor diese Autorität. Und nächstes Mal, im nächsten Video, werden wir das Thema genauer beleuchten, was es bedeutet, der Teufel ist der Gott dieser Welt. Und weißt du, vielleicht fragst du dich, warum packt er das hinein in die Serie über Fürbitte? Aus einem ganz einem simplen Grund, wie ich euch schon erklärt habe. Hat Gott die Kontrolle über diese Welt, dann kann ich noch verstehen, warum Christen sagen, dass wir Fürbitte tun müssen. Was ist es aber, wenn der Mensch die Kontrolle hat über diese Welt und weder Gott noch der Teufel? Plötzlich gibt es wenig Sinn, den Teufel zu bekämpfen, noch gibt es wenig Sinn, Gott zu überzeugen, etwas zu tun. Und beim nächsten Mal machen wir damit weiter. Hallo meine lieben Freunde, wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge? Ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird? Dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche zwei ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es 12-mal im Jahr 3-stündige Zoom-Meeting gibt, Live-Interaction mit den Leuten, die Teil des Mentorings sind. Wir haben auch ein wunderbares, großes Waisenhaus-Projekt. Wir haben einen Verein Brazilian Kids Care. Wir haben auch ganz tolle andere Ressourcen, wie zum Beispiel eine Schule des prophetischen Übernatürlichen, auch jetzt in Deutsch. Wir haben auch dann einen Kurs aufgenommen, speziell über die, wie man in perfekter, vollkommener Liebe wandeln kann. Wir haben Bücher auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele meiner Bücher schon auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich denke, 13 oder 14 sind es schon bestimmt übersetzt worden sind. Wenn du Interesse hast, einfach zu erfahren, was es sonst alles noch von mir gibt, klick einfach auf diesen Link und dann wirst du weitergeleitet auf unsere deutsche Seite, wo du sehen kannst, was es alles noch gibt.